Was ist Konsensus? Konsensus ist die Übereinstimmung darüber, was passiert ist und was nicht. Auf den ersten Blick glauben wir oft, dass die Geschehnisse doch ganz klar sind. Es passiert nur die eine Sache und die andere wiederum nicht. Doch wer den Klassiker 1984 von George Orwell gelesen hat, weiß, die Erschaffung von widersprüchlichen Fakten ist nicht nur auf eine Multiverse-Theorie zurückzuführen. Wenn wir uns mit dem Konsensus als Phänomen genauer befassen, erkennen wir nämlich, wir sind es gewohnt, dass Regierungen, Firmen oder wichtige Personen darüber entscheiden, was passiert und was nicht. Geschehnisse werden also zentral beschlossen, etwa durch eine Person, Firma etc. Internetfirmen speichern zum Beispiel unsere Daten oder nicht. Wir als Bürger haben, wie man oft in den Nachrichten hört, sehr wenig Einfluss darauf. Nachrichtenfirmen schreiben die Geschichte auf die eine oder andere Weise und wir nehmen das Geschriebene dann als Fakt an, ohne uns zu vergegenwärtigen, was durch eine solche Manipulation eigentlich passiert. Ein Land bestätigt deine Identität im Reisepass oder tut das eben nicht. Und Menschen aus dem falschen Land haben dann keine Möglichkeit, sich zu identifizieren. Eine Bank verfügt über dein Guthaben in Höhe von Tausenden von Euro oder sperrt es einfach über Nacht. Dann musst du handeln, um dein Geld wiederzubekommen. Konsensus wird bei uns eben nicht von vielen, sondern nur von einigen wenigen kreiert. Dies hat einige wichtige Vorteile. Konsensuskreierung, also Zentralisierung, ist effizient, denn es kommt selten zu Missverständnissen. In einem zentralen System besteht nicht die Gefahr, dass einmal das eine und dann einmal das andere als Realität gilt. Doch mit Zentralisierung kommt ein riesiger Nachteil auf uns zu. Und das bringt uns zum nächsten wichtigen Begriff: Dezentralisierung.